Schwangeres Mädchen auf dem Gefängnishof. Aus Gedichte der Gefangenen. Ein Sonettenkreis von Ernst Toller. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Schwangeres Mädchen auf dem Gefängnishof. Du schreitest wunderbar im Glast der mittaglichen Stunde. Um deine Brüste rauscht der reife Wind. Ein Lichtbach über deinen Nacken rinnt. O Hyazinthen blühen süß auf deinem Munde. Du bist ein Wunderkelch der Gnadenreichen, Empfängnis liebestrunkner Nacht. Du bist von Lerchenliedern überdacht, und deine Last ist köstlich ohne Gleichen. Wer wird die Hand dir halten am verheißenen Tag, da Mutterwehen wimmern zitternde Spiralen? Ich seh dein Auge, das vom rohen Wort erschrak. Ich seh hinwelken, dein Hüften in den Fahlen, Jahren der Gefangenschaft. Ich seh die Wärterin, die ohne Scham das heimatlose Kind von deinen vollen Brüsten nahm. Ende von Schwangeres Mädchen auf dem Gefängnishof.